Dear passengers, welcome aboard our ship. So bequem war die Überfahrt nach Putuoshan während der über 1000 Jahre, in denen Pilger auf die Insel reisen, noch nie. Gerade einmal eine Viertelstunde ist das Fährschiff vom Festland aus unterwegs, dann hat man eine andere Welt betreten. Nur wenige Schritte vom Fähranleger entfernt liegt gleich Puji. Der Haupttempel der Insel, Weihrauchschwaden lassen die umliegende Natur mystisch erscheinen. Die Felsen, die Kampferbäume, die Pinien. Mit etwas Glück kann man hier eine Zeremonie der Mönche miterleben, die dauerhaft auf Putuoshan leben. Auch Meister Jingmin von der buddhistischen Gesellschaft nimmt regelmäßig am Rezitieren der heiligen Texte teil. Mönchsalltag und Pilgertourismus in friedlichem Nebeneinander. Wettbewerb, Stress, Verunsicherung, all das hat so stark zugenommen im modernen China, meint der Mönch, dessen Name Jingmin so viel bedeutet wie ruhig und klar. Religion, sagt er, wird wieder essentiell. Heute kommen viel mehr Männer, auch junge Männer, hierher. Früher waren es hauptsächlich alte Weiber vom Lande. Heute sieht man Geschäftsleute, Intellektuelle, Prominente. Buddhismus ist eine Art Modeerscheinung geworden. Im Huiji-Tempel, sehr malerisch auf dem Fuding-Berg gelegen, der höchsten Erhebung der Insel, treffe ich einen solchen Geschäftsmann, 46 Jahre alt, aus Hangzhou. Viele Geschäftsleute haben sich dem Buddhismus zugewandt, sagt er. Sie wollen bessere Geschäfte machen und wünschen sich Gesundheit für ihre Familien. So war es auch bei ihm selber. Es lief nicht so gut in meiner Familie. Ich bin dann nach Putuoshan, um rituell Weihrauch zu räuchern. Und siehe da, alles wurde besser. Seither pilgert er regelmäßig auf die Buddha-Insel. Das Geschäft und die Familie, das ist für viele Chinesen das Wichtigste im Leben. Räuchern und innere Einkehr sollen beidem etwas spirituellen Rückenwind bescheren. Aber kann man das schon Gläubigkeit nennen? Diese Pilgerin, Frau Yin, 35 Jahre alt, ist skeptisch. Viele junge Leute nennen sich Buddhisten, aber leben im Alltag nicht danach, kritisiert sie. Es ist wichtig, den Buddha jederzeit im Herzen zu tragen, indem man Gutes tut und versucht, ein guter Mensch zu sein. Es reicht nicht, teuren Weihrauch und Kerzen zu kaufen. Doch das tun die Putuoshan-Pilger massenhaft und sie zahlen den teuren Eintrittspreis, den man für einen Tagestrip auf die Insel berappen muss. Über 7 Millionen Sinnsuchende kommen alljährlich und bescheren der Mönchsinsel, die in ihrer Geschichte immer wieder von Piraten verwüstet wurde, einen nie gekannten Wohlstand.